Hadith Nummer 33. Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Die Kennzeichen eines Heuchlers sind drei. Wenn er spricht, lügt er. Wenn er etwas verspricht, bricht er sein Versprechen. Und wenn man ihm etwas anvertraut, verhält er sich untreu.